Aus, den kennen Sie sicher aus dem Restaurant, oder? Schmeckt genauso. Die können Sie jetzt auch unten zum Mitnehmen kriegen. Gibt es in Kilobeuteln. Ich glaube, die kosten 4 oder 6 Euro oder sowas. Den gibt es gleich im Reibekuchen. Wie heißt denn der Reibadachi, ne? Den Pfannkuchen, Kartoffelpuffer. Mit Kartoffelpuffer gibt es das. Genau.